Hey. Excellento. Rap für Pools. Ich steh am Geldautomat mit nem Feldkrautsalat. Die Sonne stellt mir ein eiskaltes Zelt, das parat. Eine vierstellige Zahl und das Geld legt sich barbusig auf den Marmoraltar des Lexikons der. Und ich tu's, Bitch. Man zahlt dir nicht mehr wie New Kids, unique bist. Wie einen Tragenpelz, jugendlich im Freibad. Die anderen barbusig am Geldautomat. Die anderen in Stahlhelm im Arm. Bis die Brut schwitzt und sagen, ja gell, ist Musik. Die Sonne brennt wie auf dem Planet von Excuse Me Riddick, versenkt mir mein Clan für dich. Ah, während man Gletscherbrillen gechillt vom Himalaya auf der Bank sitzt hell am mein Arsch. Denke Mello zum Marsch, bin am Melkapparat, sehe nur Barbies. Und das ist nur kurz gesagt wie ein Hallo auf Partys. Krasse Balloons am Start, bin am Bahnhof der Mitte. Bin am Bahnhof der Mitte und zwar barfies. Doch der Bahnhof ist mir banal wie Bananenschalen auf dem Weg zum Gipfel, weil das Party ist. Die Frau mit Labello, die sich Lippen nachmalt mit ausgeschnittenen Jeans auf den Knien mit Bello im Park, trifft sich danach mit ihrem Geldautomat auf nen Feldkrautsalat. Er hat ein Rainbow im Haar, ich sage ain't no Bastards. Den lachsfarbenen Döner-Tüten trag in den Rastas und denk mir Chakras aus. Habe keine Baranussmark, sondern Proja, Noja Tabak. Das versteht kein Arsch, aber egal, lass mal drehen. Ich bin Paranuss, gab's wirklich, ey, auf Wolbig, weil du aus Gold bist. Bist du noch lange kein Goldfisch, auch wenn du Golf spielst oder gewollt bist, hat ja Beavis das Hofrecht auf des Goldfischs, auf die 246, aus Gold im Zwinger, Bitch, und auf dem Kindersitz sitzt ein richtig dickes Wissensquiz, das ständig fragt. Warum das ein Zwinger ist und kein Aquarium, warum hier Orangenbäume stehen, die Patenten suchen. Die Paten suchen, warum ist das kein Aquarium? Warum ist das kein Aquarium? Warum ist das kein Aquarium? Warum ist das kein Aquarium? Ich weiß es nicht, Kid. Ich weiß nicht, Kid, was dich geritten hat, und trinke einen Quittenschnaps im Elbsandsteingebirge nach Mitternacht. Zufrieden sein am Lilienstein, brautgebeit, breit gebaut wie eine Festung. Steht man am Set rum und gibt einen Piff auf die Berechnung. Mache mich ziemlich fett, und manche haben Beine wie ein Skelett und hoffen auf die Rettung. Schreibe eine E-Mail mit Rettung im Betreffpunkt. Letzte Renze. Und sie kommt an und landet im Spampunkt. Königstein, lass es mal gewöhnlich sein. Benedikt heißt gut gesagt, und eure Lucifers haben keine Chance gegen meine Six Human Needs. 24-6, es ist mein Moment des Lichts, mein Moment. Ein das sehende Auge, ein einsehendes Auge. Beavis sagt, lieber vom Leben gezeichnet als von Picasso gemalt. Ein Beavis Zitat, es ist die offenen Bühnen. Durch ein Loch in der Diele kommt mit erschrockener Miene ein Engel mit einem gebrochenen Flügel von verflossener Liebe auf die offene Bühne. Objektive noch nicht ausgeschlossene Ziele. Wäre das Fliegen ohne gebrochenen Flügel von der offenen Bühne? Wäre das Fliegen ohne gebrochenen Flügel von der offenen Bühne? Mein Auge ist dir trocken geblieben, an vertrockneten Blüten noch in der Hoffnung geschrieben. Und als die Worte schon schwiegen, dort am Sockel des Liliensteins, an dessen Kopf da die Linien wie offene Briefe in Sandstein lang. Zeit verflossener Liebe auf einer offenen Bühne zeigt. Wir sind geschockt von der Tiefe, doch die Augen sind noch trocken geblieben am Sandsteinstaub von dem Angstkreislauf. Sich doch noch ganz klein laut angesprochen zu fühlen, ich hoffe, mein Anspruch genügte auf der offenen Bühne, denn Engel sind auch nur Geflügel. Mit dem Duft und dem Hauch eine Lilie, das war für meine Familie und das einsehende Auge. Ich sehe den großen Bogen in den Sternen, weiß, sie wacht über mich. Küsse sie und ihr Antlitz auf das einsehende Auge. Führe ein Leben, das ich brauche, allein und draußen zwischen einigen Frauen, alleine und rauchend. Rieche die Grauzone an meinem Armband, benutze die Zeit wie ein Fahrmann. Und schon ist der Bogen wieder weg, wie verbotene Liebe schmeckt. Ein kollektives Gesetz, ich stehe auf Aufnahmen, Uniqueness. und rieche nach Fuego am Lilienstein. Seit 2007 seine Spiegel mein Zeichen. Spiegel der Zeit, ein riesiges Six Human Needs. In Vielfältigkeit ist mein Siegel gereift. Ich verdiene es mir wie Beruf oder Sieg jetzt. Es ist die Uniqueness in jedem Buch oder Liedtext. Wenn du es dir als Ziel setzt, wirst du unique wie Beavis. Und es ist mein Beitrag, mein Projektil, das in einem Digital-Müsli-Riegel steckt. Ist glasklar wie Optik eines Spiegelreflex. Bewege mich Richtung Müßiggang. Solange ich irgendwann mal wieder meine Zügel fang, begrüße ich den Müßiggang. Es ist brückenlang, hey, das Leben gab mir so einiges, aber vor allem süßen Trank, die Lüste und Gefühle eines Manns, der im Feuer sitzend rauchen, sitzen, grübeln kann. Ich übersprang die Entwicklungsphasen wie andere, Rückwärtspedale an einem Pixie. Fühl mich wie mit 30, als wär ich 16, weil mir kein Strick im Genick zieht. Es ist schick wie Beavis. Menschen wie wir haben die großartige Fähigkeit, Seelen zu erkennen. Ja, wir machen das. Wie wir sie nutzen oder ob wir die Seelen ausnutzen, bleibt uns überlassen. Ich übte an Tassen, Backfactory-Tassen, Seelen zu fassen. Ich bin die Noten, die dein Kind lernt, wenn es Gitarre spielt. Ich bin das Projektil im Lauf der Dinge und lebe auf der Schwingung. Liege zwischen den Zeilen, ohne rücksichtslos zu sein, bekomme ich meine Rückenbogen von alleine. Wenn du nicht weißt, wo der kein Karabiner ist, frag nach Beavis und er sagte: Karabibis, Karabibis, Karabibis. Und du kannst mich fragen, wo Beavis ist. Und ich sage, er ist an der Brücke, ey, und singt von Karabibis. Du kannst mich tragen wie einen Diamant. Ich habe Sneakers an, während ich Beavis fange. Er hat einen Pfeil auf dem Kopf wie der Airbender. Springt von der Brücke, als wäre er der Mensch, der er immer sein wollte. Golden, ein goldener Revolver im Holster. Zu viel Doppeldeutigkeit, wenn er Doppelläufe schreibt. Und die Zeit des Wartens ist gut. Entscheidend, wo man wartet, in der Sonne oder im Schatten an der Ampel. Und es ist sein Moment, wenn er springt. Der ist Eon, er ist ein einzelner Mensch, der sein Leben bestimmt, wenn er springt. Stehe im Kontrapost unter der Sonne am DB und fühle mich golden wie die Dynamo-Fans oder die Kaku-Fans, die du am Schala kennst, denn sie sind auch tragen, wenn die Sonne brennt. Ich bin stolz auf meine Goldenen an meiner Seite. Mit ihnen kann man auch streiten und stolpern. Im Elbsandsteingebirge war ich Hirte und Reisender, zugleich ein Zeichnender, Beschreibender, seine Zeit begreifender, Sandsteiner, ne, seine Zeit vertreibender. An den Schrammsteinen interessant sein, ein, der das Sehen der Augen gezeichnete, ein Eintauchender, die ihm allein vertraute Art zu weisen, mit Dank an meine Meister. Ich höre euch doch feiern, was ich so alles treibe, auf euch trinkend. Ich bin kein Autodidakt, ich hab eure Messages auf Audio gebracht und auf Soundcloud gepackt. Um diese Welt, ihre Geister, meine Meister, trinke mit ihnen und feiere das Dasein und nichts weiter. Menschen, die so im Gleichgewicht sind wie ich, durch uns fließt Schicksal. Durch uns fließt Schicksal. Wie Rauch. Wie Rauch durch ein Wigwam. Wie durch Sonne oder schwarze Löcher. Wir sind Portale, unsere Ruhe ist so tief, dass sie Einfluss nimmt auf das, was uns umgibt. Ich bändige nicht die Zeit, ich nutze eine Form der Zeit und hab mal wieder Druck auf den Ohren vom Zeitverformen. Ich bin nicht spirituell, ich bin spilniturell. Du kennst es.